lässt mich seinen Willen wissen und was ihm wohlgefällt. Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt, wornach mein Fuß soll sein Gefließen allzeit einherzugehen. Ein treuer Knecht, der einst zu bestehen.